Die südkoreanische Internetzeitung Minjungui Sori veröffentlichte am 20. April einen Leitartikel, in dem sie die Regierung bekritelte, die trotz der ernsthaften Umweltverschmutzungen in der US-Militärbasis Ryongsan in Seoul keine Maßnahmen dagegen ergreift. Laut Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News hielten die südkoreanischen Bürgerinitiativen, einschließlich der nationalen Aktion gegen die Stationierung von THAAD, am 18. April vor dem Gebäude des Außenministeriums eine Pressekonferenz ab. Sie forderten dabei die sofortige Einstellung der Aufstellung von THAAD. Auch die anderen Organisationen wie die Versammlung der Rechtsanwälte für demokratische Gesellschaft prangerten an diesem Tag auf einer Pressekonferenz die kostenlose Lieferung des Bauplatzes für THAAD durch die Regierung als gesetzwidrig an.